Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 8 2010. Ja, schon wieder 8 Wochen im neuen Jahr. Ist ja unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Hui, Mann. Und immer noch sind mir die Themen nicht ausgegangen. Unglaublich. Ja, weil jede Woche wieder was Neues dazukommt. Und jede Woche schüttel ich den Kopf über verschiedene Dinge. Und weiß einfach manchmal gar nicht mehr, was ich noch davon halten soll, ja. Aber wir fangen mal auch jetzt wieder erstmal ganz, ganz langsam an, ja, damit ich nicht gleich am Anfang vom Podcast wieder kalte Hände und aufgeregte Gesten hier an meinem Computer vollführe, die ihr zum Glück nicht sehen könnt. Wenn ich ein bisschen komisch klinge, hat das auch einen Grund. Ja, mich hat's grippemäßig ein bisschen erwischt in den letzten Tagen. Und ich hoffe auch, dass meine Stimme durchhält. Und ich habe auch gesehen, ich habe überhaupt gar keine Bonbons geholt hier für die Sendung. Oh je, das wird ja schlimm. Na gut, daran ist jetzt nichts mehr zu ändern. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr versteht mich auch einigermaßen so, wenn ihr das überhaupt tut bei den Podcasts. Der Mobile World Congress hat stattgefunden, der ist zu Ende gegangen und der stand eigentlich im Zeichen von Android oder eigentlich komplett im Zeichen von Android, weil es war wirklich jede Menge Neuigkeiten darüber zu erfahren und ja, ein Zeichen dafür von dieser Dominanz des ja, Open Source oder des freien Betriebssystems für mobile Geräte von Google, was auch nicht ganz so stimmt, weil Android ist ja eigentlich eine Sparte, ja, ein abgetrennter Entwicklungsbereich und somit ist es immer gern gesagt, Google ist gleich Android, ist ja nicht ganz 100% treffend, aber Google hat zumindest mal die rudimentäre Kontrolle darüber, wenn man so will. Ja, und da wurde eben dem Tribut gezollt, dass zum Beispiel eben der Google CEO Eric Schmidt die Keynote dazu gehalten hat. Diese Keynote ist mittlerweile auch komplett auf YouTube, auf Video zu sehen. Wer sich also dafür interessiert, der kann da gerne mal nachschauen. Ich werde da auch noch einen Link dazu in den Podcast Notes veröffentlichen. Und ja, dann könnt ihr da euch das Ganze mal angucken und eben euch dann eine Meinung drüber bilden, was ihr zu diesen Vorgängen dort sagt. Ja, auf jeden Fall Google an jedem Stand fast, ja, fast jeder Hersteller hat sich nicht lähmen lassen, auch mindestens ein Android-Gerät im Gepäck zu haben und egal ob das jetzt hier LG, Motorola, HTC, sowieso ist klar, Sony Ericsson, ja, die sich ja bisher immer so ein bisschen gestreut haben dafür, jeder zeigte ein Android-Handy, Android-Gerät auf dem Markt. Auch Tablets wurden da schon angekündigt und Vorabversionen gezeigt. Ja, Dell hatte da mitgemacht beispielsweise. Und. Also es ging jedenfalls richtig gut zur Sache, was das mit dem freien Betriebssystem auf sich hatte. Oder wenn es um das freie Betriebssystem ging. Und ja, ist ganz klar, also es ist ein Riesenerfolg, was Android bisher vorgelegt hat, mit dem offenen Entwicklungsansatz, auf jeden Fall, muss man ganz klar sagen. Zumindest auch schon deswegen, oder überhaupt schon deswegen, weil das auch andere Firmen praktisch dazu gebracht hat, jetzt ihre Systeme offen zu legen. Und zuletzt war das Nokia, ja, die jetzt auch ein offenes System haben, das MeeGo, ja, MeeGo. Und das war erstmal doch eine Überraschung. Das konnte man auch sehen, dass auch Symbian dann eben damit, ja, mit Leidenschaft, kann ich ja nicht sagen, gezogen wurde. Ja. Symbian ist ja auch immer weiter offener geworden. Und dieses MeeGo ist jetzt praktisch die, ja, letzte Schritt, um eben das Ganze tatsächlich freien offen zu machen. Nicht schlecht, muss man sagen. Und diese Entwicklung hat man eben ganz klar dem Android-Betriebssystem zu verdanken. Das sollte man auch nicht vergessen. Und man hat es garantiert nicht dem Apple iPhone zu verdanken. Und ihr habt es vielleicht in den Podcast Notes schon gelesen. Apples zensierte Welt, habe ich geschrieben. Ja. Und also der Konzern, der hat wirklich ein Problem. Der schießt oder der ist schon längst übers Ziel hinausgeschossen. Und ich denke, dass Apple schon den Punkt ohne Wiederkehr, wie man so schön sagt, Point of No Return, erreicht hat. Indem es vollkommen den Bezug zu den freien Werten, nicht nur im Computer- oder Handybereich oder sonst wo Bereich verloren hat, sondern tatsächlich auch im reellen Bereich einfach überhaupt nicht mehr in Verbindung steht. Ja. Diese Auswüchse, die da fast schon zu sehen sind, das ist wirklich sehr, sehr bedenklich. Und ich lese immer öfter im Netz, ja, solche Ausdrücke wie Control-Nazis, ja, wenn es um den App Store geht, oder die sogenannte Führer von Apple. Und im Englischen kommt das dann so rüber, dass nämlich dieses Führer auch tatsächlich als Führer geschrieben wurde, also als deutsches Wort. Und was das zu bedeuten hat, wenn man das im englischen Kontext als Führer sagt, dann dürfte das sehr klar sein. Ne? In der Tat ist es natürlich so, dass ich vergleiche es aber mehr ja, als Sektenführer. Ja? Und ich glaube, das ist auch zutreffender. Denn wenn jegliche, absolut jegliche, ja, kritische Berichterstattung dann eben ja, niedergemacht wird von den Anhängern dieser Kirche, dann kann man ganz klar sagen, dass es sich da um äußerst bedenkliche Entwicklung handelt. Und dass das nicht einfach so jetzt aus dem Blauen herausgegriffen ist, das konnte man ja schon die ganze Zeit sehen mit diesem unglaublich restriktiven Umgang im App Store mit verschiedenen Sachen. Da ist man ja sogar schon mal aufgefallen, das wurde zwar später korrigiert, aber immerhin, es ist geschehen, als ein Lexikon-App, ja, ein Nachschlagewerk, zensiert wurde, nicht freigeschaltet wurde, mit der und der Begründung. Es ist nicht zu fassen. Ja. Und jetzt hat Apple erneut den Bock abgeschossen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja. Die Leute, wie ich eben sage, die Leute haben offenbar bei Apple komplett den Bezug zur freien Meinungsäußerung, zu freien Inhalten, zu freiem Web und zu freien Gedanken verloren. Ja. Das sind Tugenden, finde ich, die Apple erst groß gemacht hat. Think different. Das waren Sachen, ja, wo man gedacht hat, oh, das ist mal genial, endlich mal eine Firma, ja, die nicht nur groß auf das Geld schielt, ja, die auch die Interessen der Nutzer sieht, ja, die für eine bessere Welt einstehen. Und von all diesen ideologischen Schmarren, muss ich gerade sagen, ist überhaupt nichts übrig geblieben. Im Gegenteil, die Apple-Fans selbst sagen mittlerweile, tja, Apple ist halt kein Wohlfahrtsverein, Apple will Geld verdienen. Aber ich muss ganz klar sagen, wenn eine Firma, ja, mit solchen Methoden, mit so einer Gewalt Geld verdienen will, dann ist das äußerst bedenklich. Und also, wenn man dann hört, dass so ein CEO sagt, über Google diese Stadt. Ja, diesen Eintrag, den die dort in ihren Geschäfts Bedingungen haben, ja, von wegen not evil und so, ja, ja, das wäre Bullshit. Boah, dann kann ich sagen, da muss wohl jemand sich selbst projizieren auf ein anderes Unternehmen, wenn das für ihn wohl absolut unvorstellbar ist, dass ein Unternehmen eben nicht evil sein kann, dann kann das damit zusammenhängen, dass es für ihn unvorstellbar ist, dass ein Unternehmen nicht böse sein kann und Geld verdient. Ja. Na gut, philosophische Auswüchse hin und her. Der Bock wurde jetzt abgeschossen, weil tatsächlich 5000 Apps betroffen wurden von einer neuen Zensurwelle bei Apple. Und es geht darum, um erotische Darstellung, um Nacktdarstellung und um Pornografie. Pornografie aus dem App Store zu verbannen, ist sicherlich etwas, was man nicht unbedingt jetzt kritisieren kann. Aber Nacktheit, ja, und Sex allgemein ist keine Pornografie. Und wie krank dieser Zensurlevel bei Apple schon ist, sieht man daher aus dem Kontext von einem Entwickler, der mit Apple in Kontakt getreten ist, weil seine App davon bedroht war, von dieser Zensur. Ich sag's einfach mal Zensur, man kann natürlich überstreiten, ob eine nichtstaatlicher Eingriff in die Privatsphäre oder freie Meinungsäußerung Zensur sich nennen kann, aber das ist auch wieder etwas für die Philosophen. Für mich ist es Zensur. Und was nicht erlaubt ist, so hat man ihm das bei Apple klipp und klar erklärt. Und ich gebe das mal auch so ein bisschen in den Worten von diesem Entwickler wieder, so vom Englischen her übersetze ich mal, damit ihr mal seht, wie was für ein Level dieses Denken hat. Ja, dieses, muss ich ganz klar sagen, dieses Gestapo-Denken. Ja. Und zwar heißt es da, also keine Bilder von Frauen in Bikinis. Ich hoffe, ich übersetze das jetzt richtig. Ice Skating Tights, also diese Eiskunstlaufanzüge, die wo es sehr eng sind. Und nicht Eiskunstlauf, sondern Eisschnelllaufanzüge, die extrem eng sind. Tights, ja. Sind auch nicht okay. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe mich da schon gleich gefragt, oh, das heißt, die Winterolympiade ist da auch mit von der Zensur betroffen. Oder machen die da eine Ausnahme? Also, alles sehr dubios. Zweitens, Bilder von Männern im Bikini, das ist auch nicht okay. Gut, ich weiß zwar nicht, warum Männer ein Bikini tragen sollen, aber ich gehe davon aus, dass Männer in Badehosen dann auch nicht okay sind. Ja, gut. Hat auch nicht weiter mit Eiskunstlaufanzügen für Männer gefragt, das kann ich verstehen, der war wohl schon sehr, sehr geschockt. Ja. Dann, was ihm ernsthaft gesagt wurde, no skin, also keine Haut. Er hat dann gefragt, ob eine Burka okay ist. Ja, Burka, ja, diese, ich glaube, ich brauch's dann sitzen erklären. Das hat den Apple-Typ dann richtig sauer gemacht. Ja, okay. Dann beruhigt, ging's da weiter. Keine Silhouetten, ja. Das speziell für diese Wobble-Applikation war das jetzt, ja. Die darauf hinweist, dass man damit Brüste animieren könnte, ja, sich zu bewegen. Ja, und der Entwickler hat dann tatsächlich diese Silhouetten müssen aus dem Bild entfernen. Unglaublich. Okay, dann keine sexuelle Umschreibung, wie zum Beispiel Boobs, Babes, Booty oder Sex. Alles gebannt, alles verboten. Dann nichts, was sexuell erregend ist. Ja, also wenn ich das mal richtig ersetze, arousing, erregend oder könnte man eigentlich so übersetzen. Oder vielleicht auch ärgerlich. Ja, also weiß nicht, wie man das jetzt machen könnte. Auf jeden Fall heißt es da in diesem Zusammenhang, glaubt zwar nicht, dass viele Menschen sich über so ein Bild von dieser Applikation Wobble, ja, wo man dann halt eventuell mal bestimmte Bereiche eines menschlichen Körpers animieren kann, dass sich da viele Leute drüber aufregen, aber bitte, okay, gut, naja. Und keine Applikationen werden freigeschaltet, ja, die in irgendeiner Weise sexuellen Inhalt implizieren. Und da fragt sich natürlich der Entwickler zu Recht, wieso dann die Playboy-App immer noch erlaubt ist. Ja, wahrscheinlich hat der Konzern auch gut dafür gezahlt. Ne? Und da kann man auch mal bei den Zensurregeln eine Ausnahme machen. Das kennt man ja, nicht wahr? In verschiedenen Regimen. Es tut mir leid, dass ich immer wieder da drauf rumreiten muss, ja, und immer wieder diesen Godwin-Faktor hier heraufbeschwören muss. Es ist wirklich Mist, ja, muss ich sagen, dass ich das immer mache, ja, ganz ehrlich. Es ist nicht toll. Aber mir fällt einfach dazu nichts mehr anders ein und ich möchte auf keinen Fall, um das jetzt nochmal klarzustellen, ich möchte auf keinen Fall, ernsthaft, irgendwie Schandtaten des Dritten Reichs oder sonst irgendwie in irgendeiner Weise schmälern. Das war natürlich überhaupt nicht in Wirklichkeit vergleichbar mit irgendwelchen Vorgängen, die heute irgendeine Firma machen kann, um es mal ganz klipp und klar zu sagen. Ja, also sorry, dass ich immer wieder diesen dummen Vergleich anstelle. Ja, es gehört sich normalerweise nicht, aber es ist eben wirklich so, das, was ich auch im Internet dauernd und ständig lese, auch wenn es falsch ist, ja, aber es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die äußerst bedenklich ist und die ich auf gar keinen Fall gutheißen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen an alle Entwickler, ihr seid selbst schuld, wenn ihr für diese Plattform iPhone noch oder iPad, dann ist ja im Prinzip dasselbe Kram, ja, über diesen App Store. Ihr seid selbst schuld, wenn ihr dafür etwas programmiert. Es liegt auch an euch die Entscheidung. Android steht euch offen, ja. Mit MeeGo steht euch eine nächste Plattform demnächst offen. Ja. Und da könnt ihr dann eure Applikation auch wirklich veröffentlichen. Ja. Und noch schlimmer eigentlich finde ich ja, man hört es immer aus von der Entwicklerseite, ach, jetzt kann ich meine Applikation nicht veröffentlichen, oh, da kann ich vielleicht kein Geld mit verdienen. Tja, sorry, ihr habt euch entschieden für die iPhone-Plattform, also müsst ihr auch damit leben jetzt. Was aber viel, viel schlimmer ist, finde ich, ist das für die Benutzer dieser Plattformen, ja. Denn diese Leute haben sich vielleicht ein iPhone mal gekauft, in der Annahme, dass auch verschiedene Applikationen erlaubt sind, die jetzt eben unter diese Zensur fallen. Und ich meine, das mit diesen Sex-Apps oder Applikationen mit nackten Abbildungen drin, ja, das sind ja nicht die einzigen Applikationen, die nicht erlaubt sind. Viel schlimmer, oder eigentlich, ja, für's eigentlich genauso schlimm, ja, kommt auf einen Standpunkt, man steht. ist natürlich auch die Tatsache, dass zum Beispiel die eigenen Applikationen von Apple nicht, reproduziert werden dürfen. Ja. Oder dass zum Beispiel keine Apps gemacht werden können, die wiederum selbst Programme oder Apps ausführen könnten. So sind zum Beispiel Emulatoren im Prinzip zum Scheitern verurteilt, richtige Emulatoren jedenfalls. Oder eben Basic-Programmiersprachen, ja, Programmiersprachen allgemein, weil darüber könnte man wieder Programme laufen lassen, also nicht erlaubt. Oder eben verschiedene Applikationen, die wiederum Sachen verbessern wollen, von Sachen, die eben schon auf dem iPhone, iPod Touch sind, auch die dürfen nicht reproduziert werden. Und das bedeutet halt, dass es die Auswahl schon extrem einschränkt. Und also wenn mich jemand fragt, ich kann auf keinen Fall zurzeit irgendein Apple-Produkt empfehlen, ja, bei dieser Einstellung von der Firma, ist es mir unverständlich. Ja. Ich kann zwar sein, dass ich mich hier sehr weit aus dem Fenster lehne, aber ich halte das auch für meine Pflicht, die Leute darauf hinzuweisen, dass das so nicht mehr geht und dass es eine äußerst bedenkliche Entwicklung ist und dass ich guten Gewissens sowas persönlich nicht mehr empfehlen kann. Ja. Sehr, sehr schade. Ich war vor einigen Jahren ein großer Apple-Fan. Ja, habe mich auch sehr für die Firma eingesetzt, aber das wird mir nicht nochmal passieren. Ja. Ich habe daraus gelernt, dass man auch, wenn eine Firma sehr, sehr positiv erscheint, zuerst mal, dass sich das ganz, ganz schnell ändern kann. Ich merke mir das auch für Google. Ja. Ich bin zwar sehr Google-euphorisch momentan, weil Google alles richtig macht im Moment, ja, und sich auch an seine Statuten hält. Aber ich habe keinen Bezug mehr, wie jetzt zum Beispiel viele Apple-Fans zu Apple haben. Sowas habe ich nicht zu Google. Und wenn Google einen Fehler macht, dann tue ich die kritisieren. Oder dann eben auch die Konsequenzen ziehen. Apple hat zum Beispiel, habe ich ja gesagt, einen drastischen Fehler gemacht bei YouTube. Die haben ja den H.264-Codec für HTML5 verwendet. Entgegen dem Standard, entgegen der W3C-Empfehlung, Auth0ra stattdessen zu nehmen. Ja, die wollten das festschreiben. Apple hat es allerdings verhindert. Und Google hat jetzt eben YouTube umgestellt auf H.264. Ist allerdings da noch nicht das letzte Wort gefallen, denn Google hat auch On2 gekauft, eine Videocodec-Firma. Und es ist davon auszugehen, und darauf hat jetzt auch die FSF appelliert, oder daran hat die auch appelliert, an Google den H.264-Codec über Bord zu werfen und stattdessen den On2-Codec, VP8 ist es, glaube ich, freizugeben. Ja. Frei von Patenten zu machen, freizugeben, offenzulegen und dann dieses Format zu benutzen, wenn sie schon nicht Auth0ra aus irgendwelchen Gründen benutzen wollen. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, wie Google das macht. Ich werde YouTube nicht mehr benutzen, solange bis es möglich ist, die Videos über HTML5 mit einem freien Codec anzusehen. Ganz klar. Und wie gesagt, ich habe da was gelernt, aber ich kann jeden nur warnen auch, ja, sich nicht einlullen zu lassen. Ein abgeschlossener App Store, ein abgeschlossenes System, bei dem eine einzige Stelle alles kontrolliert, ja, und wie in einer Diktatur alles entscheidet, verwaltet, erlaubt, zensiert. Das mag zwar in erster Linie mal für die Sicherheit gut sein. Aber ja, ein goldener Käfig eingesperrt, ich weiß nicht. Also so ein goldenen Käfig eingesperrt, nee, dann lieber ein bisschen Risiko und frei sein. Das ist dann doch besser. Gut, jeder muss es selbst entscheiden, wer natürlich so ein Produkt kauft oder dafür entwickelt. Der muss ganz kleine Brötchen backen, der muss eigentlich ganz gewaltig den Mund halten und der darf sich auch nicht beschweren darüber. Er hat dafür entschieden, zumindest nachdem bekannt war, was hier an Machenschaften an den Tag gelegt wurden. Wer allerdings das gutgläubig vorher gekauft hat, der hat jedes Recht, sich hier ganz gewaltig aufzuregen und startet Petitionen, tut was dagegen, weil Apple wird alleine nichts machen. Apple wird so lange es so tun, wie es Apple tun will, das machen sie immer, so lange, bis es nicht mehr geht. Man muss schon viel passieren, dass sie ihre Meinung ändern. Mit dem Sturkopf an der Spitze, tja, da wird's schlecht. So, das Apple-Bashing ist nun zu Ende, aber Apple hat's verdient. Hat's wirklich verdient. Und ich hab's, wie gesagt, ich hab's im Internet auch gesehen, was abging, und die Leute sind regelrecht ausgeflippt darüber. Und das Internet ist voll von solchen Nachrichten. Und auch auf Google Buzz habe ich einiges davon gelesen. Und das Buzz-System hat sich ja in der vorletzten Woche schon sagen wir mal, schlagartig zu Wort gemeldet. Auf einmal war es da. Ja. War auch gut. Und ja, gut, dann habe ich es auch schön ausprobiert. Und jetzt ist Bass bei mir absolut ja, das tägliche Brot. Twittern tue ich eigentlich kaum noch. Was eigentlich so auch nicht ganz stimmt. Ich habe nämlich bei mir was eingerichtet. Also bei Google Buzz ist es ja so, dass man Twitter von bestimmten Blogs, ja, und von anderen Social Networks, auch Identica und so weiter, kann man ja die ganzen Nachrichten in Google Buzz, in den Google Buzz Feed mit reinbringen. Ja, übrigens auch Google Reader, das ist sehr, sehr schön. Und ich, und da gab es natürlich immer große Querelen drüber, weil dann so viele Nachrichten kamen bei einigen Usern und dann haben einige angefangen, ihren Twitter-Feed nicht mehr weiter einzuspeisen bei Google Buzz. Finde ich natürlich schade, weil das ist ja ein Syndikationsdienst und ja, ein Syndikationsdienst ohne Syndikation ist nix. Ja. Wo ich allerdings hier bei Pflicht ist, dass Google bei Buzz dringend Filterfunktionen einrichten muss, ja, um zu sagen, ja, von dem User möchte ich kein Twitter-Feed sehen, sondern nur seinen normalen Buzzes, von dem möchte ich keinen Google-Reader-Inhalt sehen, ja, und so weiter und so weiter. Ich filter zwar überhaupt nichts raus, weil ich von allem, von jedem alles sehen will, was er reinspeist, aber das ist halt nur meine persönliche Meinung. Ich kann durchaus verstehen, dass einige Leute eben überfordert sind, wenn die dann pro Minute 100 Nachrichten bekommen. Ja? Und ja, kann ich durchaus verstehen. Mag ich dann auch nicht behindern, dass eben solche Filterfunktionen existieren, implementiert werden und dann eben benutzt werden. Gut, und was habe ich jetzt aber getan, um diesem Problem für andere User Rechnung zu tragen, denn schließlich sind andere User ziemlich sauer, wenn auf einmal von meinem Account ja, in einer Stunde vielleicht 10 Twitter-Nachrichten kommen, plus nochmal ein paar Buzzes und nochmal Google Reader und hin und her. Ja, ich habe es anders darum gemacht. Das ist komischerweise zwar, vermindert das den Traffic nicht, aber die Leute scheinen es lieber zu haben, wenn sie original Buzzes sehen, also das, was man original in Google Buzz schreibt, als das, was eben von Twitter kommt. Also habe ich es einfach gemacht. Meine Buzzes gehen jetzt raus zu Twitter und zu vielen anderen Social Networks. Ich benutze ja schon seit längerer Zeit Ping FM. Das bedeutet, ich schreibe meine Nachrichten nicht mal bei Twitter, sondern bei Ping FM. Und der verteilt es dann an Identica, an Twitter, an verschiedene Anna-Dienste. Ja? Also wenn ich zum Beispiel ein Bild mache, kann es auch auf Flickr direkt veröffentlicht werden, was ich natürlich auch nicht mehr mache. Ja? Picasa Web momentan, aber nur als Beispiel. Und so weiter und so weiter. Also es ist ein Multidienst, der mit einer einzigen Nachricht Dutzende von Social Networks erreichen kann, weil das Problem ist ja immer, nicht jeder ist in jedem Social Network. Das heißt, wenn ich jetzt was Twitter will, dann sehen das zum Beispiel Leute auf Identica nicht. Ja? Jetzt habe ich aber ein paar Bekannte auf Identica, die wollen nicht zu Twitter, weil Identica ist Open Source. Ja? Und die wollen lieber dort bleiben und eben nicht hier diese Twitter-Sache machen, okay. Wunderbar. Jetzt müsste ich aber hingehen, müsste es bei Twitter schreiben, ich müsste es bei Identica schreiben, ich müsste es bei Buzz schreiben und so weiter und so weiter. Ja, das ist natürlich vollkommen unmöglich, vor allem wenn man das von unterwegs aus macht, ja, was Interessantes schreibt. Und dann kann man da nicht hingehen auf dem Handy und 4 oder 5 verschiedene Dienste aufrufen, jedes einzeln eintragen. Ja, ich meine, für was hat man einen Computer, für was hat man ein Multimedia-Gerät? Ich meine, ich kann die Tweets auch noch per Post schicken, irgendjemand, aber ich glaube, das ist nicht Sinn der Sache. Gut, dann habe ich es eben jetzt eingerichtet. Ich habe bei Twitter-Feed einen Account eingerichtet und Twitter-Feed ist ziemlich lässige Geschichte. Das sendet nämlich nicht nur an Twitter, sondern kann eben auch an Ping FM senden. Das heißt, mein Buzz-Feed wird jetzt an Twitter-Feed praktisch automatisch geschickt oder Twitter-Feed holt das praktisch immer rein vom RSS, was ich in Buzz mache. Und dann sendet Twitter-Feed das an Ping FM und Ping FM verteilt das dann eben an Identica, Twitter, Plurk und so weiter, an meine ganzen Social Networks, in denen ich eingetragen bin. Und das bedeutet, ich tue nur noch passen. So sieht's aus. Aber trotzdem bin ich noch vertreten auf den anderen Social Networks, wo eben auch einige Bekannte dann sich eben tummeln. Und ich finde das eine ganz interessante Möglichkeit. Und die Leute bei Buzz sind zufrieden. Bei Twitter ist man sowieso gewohnt, dass die Einträge schon fast immer von irgendwo anders herkommen. Ja, genau wie bei Ping FM sowieso, klar. Und somit ist das dann auch nicht ganz so schlimm. Ja. Wunderbar funktioniert das. Es hat momentan allerdings noch so ein bisschen Zeitverzögerung bei Twitter-Feed, nur alle 30 Minuten, ja, die Sachen von Google Buzz rüber zieht, und dann kommen halt alle 30 Minuten maximal 5 Einträge, die dann eben über die Zeit verteilt dann verschickt werden. Das hat ein paar Vorteile, aber natürlich leider auch ein Nachteil. Es ist eben nicht in Echtzeit. Es dauert immer ein bisschen. Also, wie nennt sich das? Pub-Sub-Hub. Ja, das geht momentan noch nicht, aber Twitter-Feed scheint daran zu arbeiten, und die Chancen stehen gut, dass es in absehbarer Zeit umgesetzt wird. Aber momentan brauche ich auch noch nicht 100%. Also ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm, wenn es eine halbe Stunde Verzögerung gibt, bis mein Tweet von Buzz zu, oder mein Eintrag, mein Buzz zu Tweet kommt. Mensch, ich muss mich immer noch dran orientieren und ein bisschen umgewöhnen, ja, weil wenn ich etwas raushau, dann sage ich normalerweise, ich twitter das. Aber jetzt muss ich jetzt sagen, ich basse das. Ja, was auch noch interessant ist, das hat ja für viel Furore gesorgt, weil einige offenbar das als extremst, vor allem in Deutschland, extremst schlimm finden, dass wenn man über die Mobile-App, ja, und nur über die Mobile-App von Buzz, sowie eben die Maps, die eben auch als Mobile-App zählt, wenn man da was rausbasst, ja, dass dann die standardmäßig die der Ort, also von wo man bast, ja, die Location mit getwittert wird. Ich sag schon wieder getwittert wird, gebast wird. Ja. Da werden die exakten Koordinaten, ja, rausgehauen, und das hat doch einige richtig geschockt. Und Leo Laporte hat tatsächlich von daheim aus einen Bass verschickt, und jetzt hat jeder die genaue Adresse von ihm, um Himmels Willen. Ja, okay, ich gebe es zu, ich habe jetzt die Adresse von Leo Laporte. Uhuhuhui. Ja, aber ich werde dadurch auch nicht berühmt, ne? Oder? Kann ich mir jetzt was verkaufen davon? Ne? Nein? Okay, gut. Was die Leute in Europa, die natürlich da am lautesten wieder schreien, wie schlimm doch das ist, ja, überhaupt nicht bedenken, ist, dass jeder Blogger, der seit Jahren bloggt, auf seiner schönen Plattform schon immer ein Impressum veröffentlichen muss mit Anschrift, und zwar kein Postfach, das ist nicht legal. Es muss die richtige Anschrift sein, den richtigen Namen und bei gewerblichen Bloggern sogar die Telefonnummer. So, also braucht man sich in Europa eigentlich schon gar nicht mehr drüber aufzuregen, wenn man, wie übrigens viele, der Meinung ist, man muss unbedingt auf ein Impressum im Blog achten. Ja? Ich finde das natürlich, ich habe das schon mal im anderen Ort gesagt, ich finde es nicht korrekt, dass man seine Adresse preisgeben muss, wenn man bloggt. Finde ich unmöglich, ja. Und ich finde, da muss auch mal eine Grundsatzentscheidung her. Ich finde es schlimm, dass das so gehandhabt wird, ja. Ich möchte, wenn ich will, anonym bleiben beim Bloggen. Ja, das muss gewährleistet sein. Aber bei diesen Mobile-Apps hat man die Möglichkeit zu verhindern, dass die eben diese Koordinaten, wo man sich aufhält, mit rausgehauen werden. Oder, um es anders zu sagen, selbst wenn es nicht verhindert sein, oder wenn man es nicht verhindern könnte, dann kann man immer noch sagen, okay, dann tue ich eben nicht mit der Mobile-App hier was passen. ja, oder mit der Maps-Applikation auf Android, sondern ich mache das ganz normal hier bei meinem Gmail-Client, wo Bastia integriert ist. Und da wird nämlich kein Standort übertragen. Ja? Absolut nicht. Und da kann man eben das so machen. Kein Problem. Über Gmail wird kein Standort übertragen. Das ist doch was. Was ich eben als Blogger in Europa nicht machen kann. Jedenfalls nicht offiziell. Ja. Ich weiß nicht genau, ob das letzte Wort schon gesprochen ist. Ich mache es ja so, dass ich alle Sachen außerhalb Europas veröffentliche. Ja, also überhaupt nichts mehr in Europa veröffentliche. Ob das natürlich dann letztendlich ausschlaggebend ist, oh, wer weiß das schon genau, aber ich habe 0,10 Hintergrund. Ich habe noch nicht mal eine Werbung oder sonst irgendetwas, die ich einpflege, drauf. Ja. Wenn irgendwo mal irgendwie Werbung auftaucht, dann ist es nicht von mir, sondern zum Beispiel vom Betreiber der jeweiligen Blog-Plattform oder ähnliches. Ja. Ich habe früher auch sehr genau darauf geachtet, immer wieder die Adressen alles zu veröffentlichen und so, aber bei diesen momentanen Wellen, ja, und dem Abmahnwahn in Deutschland, solange dem nicht hier endlich knallhart vom Staat entgegengegangen wird und diese Abmahnanwälte so hart bestraft werden, dass sich das niemals mehr lohnt, irgendjemand auch nur zu versuchen abzumahnen, wenn es nicht 100% begründet ist, dann ist es gefährlich, wenn man seine richtige Adresse veröffentlicht. Ja. Jeder, der übrigens die richtige Adresse über Google Maps rausfinden will oder über Google Bus, der wird enttäuscht sein, weil es gibt wunderbare Möglichkeiten, dass man dort eben nicht seine Adresse raushaut. Ja. Genau. Gut, aber wahrscheinlich wird sie eh noch irgendwo im Internet zu finden sein. Ich sehe das alles ein bisschen lockerer, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, aber man muss ganz klar sagen, dass wenn jemand sein Impressum auf dem Blog nicht veröffentlichen will, dann soll er das bitte auch nicht tun müssen. Ja? Und wer hier immer so groß rumjammert, wie gesagt, vor allem in Deutschland, fast ausschließlich in Europa, ja, die dann sagen, ja, Blogger, die ihren Impressum nicht mit ihrem Namen veröffentlichen, das sind unseriös und so weiter, ja. Bullshit! Ganz einfach. Das sind die Leute, die dann jammern, ja, wenn man etwas passt und man sieht auf einmal, wo der Typ wohnt, ja, und die dann schreien, oh, Datenschutz, privat, Google, ja, Scheinigung, wuhu. Ja, also wirklich, ne? Reißt euch mal zusammen, bleibt realistisch und guckt mal, was wirklich schlimm ist und was sinnlos ist und wie man Adressen oder Locations bei Google denn ganz einfach irgendwo hin transferieren kann, die überhaupt nichts mehr mit dem eigentlichen Standort zu tun haben. Ne? Ich habe auch schon vom Nordpol getwittert. Ja. Gut. Ja, dann, ich habe noch eine Sache, die ist mindestens genauso ärgerlich wie die ganzen anderen Sachen, die ich heute schon angesprochen habe. Und zwar Strom wird schon wieder teurer. Ja, selbst mein Stromanbieter, ja, der wirklich super gut ist, ich mache aber jetzt hier keine Werbung dafür, ja. Der hat jetzt mir ein Schreiben geschickt, ja, dass die Strompreise erhöht werden. Man hat es wirklich schön ausgedrückt, der ist super gut. Wir haben so lange unseren Strompreis nicht erhöht und bis 1.4. haben wir uns entschlossen, die gesetzliche Preiserhöhung für den Strom. Ja, das ist so ein sehr komischer Ausdruck, aber okay. Also die Preiserhöhung, die gesetzliche für den Strom, dann selbst zu tragen, unsere Kunden bis 1.4. eine Preisgarantie zu gewährleisten, ja. Damit der Strom nicht teurer wird, bis 1.4. Ab 1.4. ist uns das nicht mehr möglich, ja, die Mehrkosten zu tragen und deswegen werden ab 1.4. die Preise erhöht. Wunderbar, toll. Somit kann man eine Preiserhöhung noch so umschreiben, dass es sich anhört, als ob man geradezu was Gutes jetzt erreicht hat, ja, oder bekommen hat. Unglaublich. Das ist einfach nicht normal. Aber so ganz so lustig finde ich es dann letztendlich trotzdem nicht. Ja. Ich habe hier zwei Personenhaushalt, da sind bei mir 2100 Kilowattstunden ja, gewesen. Und das ist relativ wenig, muss man ganz klar sagen. Also der Durchschnitt liegt, glaube ich, bei 2500, 2600 Kilowattstunden. Und ich bin da also deutlich drunter. Für ein Single ist, glaube ich, 1800, wenn ich es richtig weiß. 1700, 1800. Auf jeden Fall, ja, ich bin deutlich unter dem Durchschnitt, weil ich wirklich konsequent Strom spare und trotz meines Technikwahns, den ich hier pflege, habe ich ja so niedriger Stromverbrauch, unglaublich. Aber es ist mir trotzdem viel zu teuer. Weil Leute, ich spare mir beim Strom den Hintern ab. Ja. Wirklich ganz klar. Ich habe schon seit Jahrzehnten keine normale Glühbirne mehr. Ja, seit Jahrzehnten. Da hat die Stromsparlampe noch 25 Euro gekostet beim Kauf. Heutzutage kriegt man sie für 1,99 Euro oder noch günstiger. Ich habe es letztens für 99 Cent gesehen. Habe ich die drin. Ja. Habe jetzt seit kurzem in vielen Zimmern, in denen es möglich ist, nur noch LED-Sparlampen drin. Also nochmal weniger. Hier in meinem Zimmer, in meinem Computerzimmer, habe ich eine 1,6 Watt LED-Lampe drin. Die erleuchtet mein ganzes Zimmer. Geht sogar. Wunderbar, kann man nichts sagen dagegen. Ja. In der Diele, wenn man reinkommt, ebenfalls 1,5 Watt LED-Lampe. Ja, als normale Dielenbeleuchtung, ja, ist das total okay, dass man nicht gegen die Wand rennt. Ja. Im Wohnzimmer habe ich eine normale Stromsparlampe mit 5 Watt. Ja, die ist so hell wie ungefähr eine 30 Watt Birne. Muss man ein bisschen rumgucken, dass man sowas kriegt. Ist auch nicht ganz billig, aber spart Strom jede Menge. Also 5 Watt ist bei mir abends an. Und das mit den Birnen, das muss ich ganz klar sagen, das ist einer von den größten Stromsparmöglichkeiten, die man hat. Keine Halogenlampen verwenden. Das ist absoluter Mumpitz. Halogenlampen verbrauchen nur unwesentlich weniger als normale Lampen. Ja. Auch wenn die gerne mal als Stromsparend verkauft werden. Blödsinn. Die Lichtausbeute ist bei weitem nicht so hoch wie bei einer Energiesparlampe. Aber okay, ich möchte jetzt gar keine Diskussion machen über Sinn und Unsinn von Stromsparlampen. Ja. Fakt ist, ich spare Strom, wo ich kann. Ich surfe im Internet mit dem Laptop. Ja. Ich verzichte auf viele elektronische Spielereien, die ich gerne machen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber manche Sachen bin ich einfach nicht bereit, ja, was zu machen. Wo ich auch sage, da ist die Grenze bei mir. Obwohl ich Klimawandel, ich passe da sehr stark drauf auf, allem, was ich tue, ja. Ich bin Vegetarier, deswegen, ich vermeide jegliche Produktion von CO2, ich spare Strom wie bekloppt, aber irgendwo sind auch bei mir Grenzen, ja. Als Umweltfanatiker, sage ich mal schon fast, ja. Und das sind die Grenzen, wo bei mir eben als Technikfan die technischen Möglichkeiten, die mir heutzutage gegeben werden, so stark eingeschränkt werden, damit ich wichtige Sache nicht mehr nutzen kann. Die Idee von einem Server hatte ich ja schon lange. Ja, weil einen Server zu machen im Haus ist, finde ich, sinnvoll, wenn man in jedem Zimmer eben Musik haben möchte. Entschuldigung. Seine Musik haben möchte, seine Musik hören kann. Und die habe ich immer wieder verschoben aus dem Grund. Jetzt habe ich das letzte tatsächlich machen wollen und jetzt fängt mein Hals an und habe tatsächlich jetzt auch, da bin ich wieder zurückgegangen von diesem Vorhaben, eben wegen dieser Stromspargeschichte, aber es hört da langsam auf. Ich nehme meine Fernsehsendung ja als Computerdateien auf, da muss der Computer eben auch laufen dazu, das sind 130 Watt pro Stunde, ziemlich heftig. Eieiei. Und ich finde das auch nicht mehr lustig. Und es muss dringend was gemacht werden, damit die Strompreise wieder fallen. Und das hat aber nichts mit erneuerbaren Energien zu tun, das sage ich ganz klar. Wer das behauptet, kennt sich mit dem Strom, mit der Stromproduktion nicht aus. Kernenergie ist keine Option. Ja, hat auch seit Jahren ja nicht zu den zum Stromsenken dabei getragen. Ja. Wenn mir ein Unternehmen hier in der Region versichern könnte dafür, dass eben in der Region hier ringsrum um mich ja drei Atomkraftwerke sind, ganz in der Nähe, ja, zwei davon nur 25 bis 30 Kilometer von mir weg, Luftlinie. Da muss ich schon sagen, was die Stromfirmen da vorbringen, ja, das ist unglaublich. Ja, das ist eine Frechheit, was die machen. Bei mir hier misst der Strom durch die Atomkraftwerke, die ringsrum sind, ja, so günstig sein, dass ich ihn fast geschenkt bekomme. Aber die Firmen wollen eben auch da nur abzocken, ja, abzocken. Die Stromfirmen könnten durchaus viel, viel niedrigere Preise machen. Ja. Und deswegen ist das ganze Blabla von wegen, oh, wegen der neuen erneuerbaren Energien wird der Strompreis teurer, Blödsinn. Ja. Wir haben zu wenig Atomkraftwerke, deswegen ist der Strom zu teuer. Blödsinn. Ja. Ganz einfach. Die Firmen sollen mal ein bisschen runterschrauben ihre Gewinne, ganz klar. Die Stromriesen. Ja. Oder sollen Stromeinsparungen, die sie machen, auch bitteschön an die Kunden weitergeben. Stattdessen ist es so, anscheinend, da wir anfangen, immer mehr Strom zu sparen, scheinen die Firmen wohl immer mehr die Preise anheben zu wollen, damit sie wieder gleich viel verdienen. Tja, willkommen im 21. Jahrhundert, liebe Firmen. Euer Zug ist bald abgefahren, wenn das so weitergeht. Das kann ich euch versprechen. Ihr könnt die Preise nicht immer weiter erhöhen, sonst kommen vielleicht die Leute mal auf die Gedanken, sich von der Stromwirtschaft abzuklemmen und zumindest die eigene Wohnungen haben, komplett sein schönes Dach mit Solarzellen auszustatten und darüber den Strom zu beziehen. Und dann könnt ihr euch nämlich eine andere Arbeit suchen. Das war's wieder für heute von der Rios Wochensicht. Mein Hals ist am Ende. Ich kann nicht mehr. Deswegen muss ich jetzt unbedingt aufhören. Ich mache mir jetzt einen Grüntee, das kostet wieder jede Menge Strom. Ja, ich muss einen Wasserkocher anschalten. Was soll's? Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, habt viel Spaß und bis nächste Woche. Hoffentlich. So ihr denn einschaltet. Und ich weiß nicht, warum ich hier im Outro immer so lange laber. Also, tschüss.